Also ich gebe erstmal zu, dass die Komponente einfach fehlt, ja. Und ich dazu eigentlich erstmal so auch gar nicht viel zu sagen will, weil eigentlich, ich denke, der Gerd hat irgendwie auch eine bestimmte Absicht damit verbunden, warum er diese Frage gleich am Anfang stellt. Ich möchte eigentlich nicht darauf eingehen, jetzt einen Diskussionszusammenhang, in dem wir irgendwie gestanden sind, weil wir natürlich wollten, dass es irgendwie eigentlich ein breiteres Spektrum eben definiert oder versucht auch aufzuarbeiten. Das hat nicht funktioniert und es hat aus bestimmten Gründen nicht funktioniert, worauf ich eigentlich jetzt nicht bereit bin, jetzt einzusteigen. Also nicht, weil ich mich verscheue, sondern weil ich denke, irgendwie da fängt man dann wieder an, irgendwie im Fleisch zu kochen, ja, das irgendwie in so einem Zusammenhang nicht nötig ist oder vielleicht auch anderweitig gelöst werden sollte. Ja. Ich kann nur sagen, dass uns bewusst ist, dass das fehlt. Ja. Und wir uns auch nicht getraut haben, es zu machen, weil wir uns dazu zu unsicher fanden. Wir waren vier Männer, die diesen Film gemacht haben. Ja. Und wir haben versucht, dies am Anfang irgendwie anzugehen, dass ein Fehler passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das so wie wir das erarbeiten können. Und ich denke, dass der Film in vielen Punkten, eben nicht nur in dieser Frauenfrage, Mangel erscheinen lässt oder so. Ja. Aber ich denke, es ist auch ein Film und nicht ein Buch oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach ein Versuch von uns, dieser Geschichte anzunähern. Wir selber sind eben nicht 68 groß geworden. Das heißt, 68 habe ich, oder diese Zeit, die um diese Zeit ging, habe ich erst im Nachhinein angelesen, besprochen, diskutiert, geredet und haben uns versucht, dieser Geschichte anzunähern und das, was wir geschafft haben, habt ihr gesehen. Und die Mängel, die da sind, zu denen stehe ich, die sind da, die möchte ich nicht vertuschen, die möchte ich nicht verheimlichen. Es ist nun erstmal so, das war das, was wir geschafft haben, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ihr einverstanden seid, ich hoffe, würde ich ganz gerne erstmal vielleicht Statements von hier oben hören, um vielleicht euch ein Angebot zu machen, auch die kennenzulernen, die hier oben sitzen und wie sie den Film einschätzen. Vielleicht kann das helfen, auch euch schon mal ein bisschen an manche Thesen anzuknüpfen. Ich denke, nichts von dem, was so besprochen worden ist, wird sich an eurem Kopf verflüchtigen. Ja, geht einverstanden? Okay. Ja, Wolfgang, magst du anfangen? Okay, ja, also ich habe die Spielregeln hier so verstanden, dass man diesen Film beurteilen soll. Das heißt, wir hier oben sitzen, werden dafür bezahlt, uns eine Meinung zu bilden. Ich habe so versucht, das zu machen, selbstverständlich schon zu Hause, weil es nach solchen Filmen oft passiert, dass man gar nichts mehr weiß. Nach diesem Film hatte ich auch den Eindruck, dass ich nicht in der Lage wäre, sehr viel zu sagen, wenn ich mir nicht schon zu Hause ein Konzept gemacht hätte, weil dieser Film ästhetisch meiner Ansicht nach so ein bisschen der Dach der Dramaturgie des Videoclips folgt. Man hat manchmal den Eindruck, da hat einer mit der Fernbedienung des Fernsehers herumgespielt und man ist nachher etwas wirr im Kopf. Ne? Darum bin ich ganz froh, dass ich auf ein Konzept zurückgreifen kann, welches folgendermaßen lautet, sind ein paar mehr so grundsätzliche programmatische Bemerkungen. Ne? Jeder Film ist vorrangig ein Dokument nicht der Zeit, über welche er berichtet, sondern ein Dokument der Zeit, in welcher er entstanden ist. Das gilt für die Hollywood-Schinken mit Muskeln und Sandalen durchs klassische Altertum ganz genauso wie für andere Filme. Im Dokumentarfilm über die Protestbewegung drückt sich daher nicht dieses selber aus, sondern was sich im Film über die Protestbewegung ausdrückt, ist an der Protestbewegung sehr fremdes Interesse an ihr. Denn während es der Protestbewegung um den als weltweit verstandenen Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und tagtägliche Entmündigung ging, verfolgt der Dokumentarfilm allein den Zweck, sich auf die eigene kleine Vergangenheit zu besinnen. Und schon das Wurzeldeutsch des Untertitels, die organizistische Primitivmythologie, also welche Geschichte immer als Geschichte der Morübe denkt und daher meint, hinter jedem Kraut müsse eine Wurzel stecken, weil es heißt Wurzel wäre Wolte, ne? Schon dieser Sprachgebrauch macht den Film als Produkt aus der Epoche der neuen Bodenständigkeit erkennbar. Er ist also... Wie lang ist der Text? Ich habe es noch nicht durchgezählt, kann ich Ihnen nicht sagen, aber wenn es Ihnen so, zu viel wird, dann hören wir auf, ja? Dann machen wir so. Ja gut, wenn das allgemeine Einschätzung ist, ich will die Leute nicht zu ihrer Seligkeit zwingen. Aber worüber geht es hier? Also heute noch. Bitte. Ja, was machen wir weiter oder nicht? Der Film spiegelt also. Das ist ein großer Irrtum. Das, was ich geschrieben habe und was ich mir gedacht habe, bezieht sich sehr viel mehr auf den Film, als das, was ich mir jetzt aus den Fingern saugen könnte. Ja, aber wie lang ist das, dass man sich drauf einstellen kann? Werter Herr, sind Sie im Nebenberuf Buchhalter, dass es Ihnen vor allen Dingen auf das Abzählen der Seiten ankommt? Ich habe es nicht gemacht. Bitte? Es gibt Leute, die hören sich gerne reden, es gibt Leute, die haben was zu sagen. Das kann man nie ganz unterscheiden. Jeder, der redet, hört sich auch gerne reden. Das gehört zum Job dazu. Das ganz bestimmt. Der Dino des ersten Punktes ist nochmal kurz zusammengefasst, dass auch dieser Film ein Produkt von Verhältnissen ist, wo die Zeit eigentlich als eine sich geschichtslos dahinschleppende empfunden wird und daher ein großes Interesse an Vergangenheitsbewältigung, Aufarbeitung der Vergangenheit und so weiter aller Art entsteht. Ich denke, so gilt das nicht. Ne? Also wenn wir noch ein bisschen so Basisdemokratie im Kopf haben, ne? Und weil es so heißt, gemeinsam Diskussionen führen, ist die Art, die du jetzt gewählt hast, nicht ganz treffend. Und ich denke, ne, in der Fantasie, ne? Und in der Vielfältigkeit magst du vielleicht von deinem Blatt Abstand nehmen und das, was du zu sagen hast, mit uns zusammen und gemeinsam zu entwickeln, zu diskutieren. Und die Form, ne, also das denke ich, ist nicht so gut. Ja. Da verwechselst du zwei Dinge, nämlich den Gemeinschaftskult der Jugendbewegung und das theoretische Bewusstsein der Protestbewegung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich hänge mehr dem Letzteren an und solche Geschichten wie nicht vom Blatt vorlesen. Hör mal, wir sind nicht in der Schule. Ne? Das sagt man dort immer. Sag's mit deinen eigenen Worten, trag's nicht vor. Meine eigenen Worte sind das. Und das, was ich aus dem Stegreif plaudere, das kann ich selbstverständlich auch machen. Das ist in der Regel das, was jeder so vor sich hin denkt. Und vielleicht gefällt euch das besser, das mag schon sein. Aber das Geld ist es nicht wert, was ihr bezahlt habt. Besser ist das, was ihr gemacht habt. Gut, dann, ich kann gerne auch mit noch einen Satz, dann also mit den ganz ureigensten Worten. Es kommt mir auf zwei Dinge an. Erstens, dass dieser Film, ob er will oder nicht, doch hineinfällt in diese Vergangenheitsaufarbeitungszeit der 750 Jahre Berlin, 500 Bach, 600 Jahre Beethoven und so weiter. Oder auch 10 Jahre Raff und 20 Jahre Protestbewegung praktisch gleich willkommene Anlässe sind. Und das heißt, wenn dieser Film doch nicht nur im Titel, sondern, das ist im Programm auch ein bisschen beschrieben, doch für sich beansprucht, Mythen zu zerstören, dann würde ich sagen, in erster Linie ist er selber ein Beispiel für Zahlenmystik, denn mit vernünftigen Gründen ist es nicht zu erklären, warum pünktlich zum 20. Jahrestag einer Bewegung auf allen Kanälen, auf allen Frequenzen und in allen Blättern ein überwältigendes Bedürfnis nach Aufarbeitung der Geschichte dieser Bewegung entsteht. Ne? Ich glaube, dass gerade daher, dass man ein sehr beliebiges Verhältnis zur Geschichte überhaupt hat, weil sich ein Geschichtsbewusstsein momentan nicht bildet, dass daher auch dieser Eklektizismus resultiert, diese summarische Darbietung von sehr vielen verschiedenen Schnipseln. Es resultiert daraus eine Zerstreuung des Materials. Und was überhaupt diesen Titel nochmal betrifft und auch das, was dieser Graukopf Mossmann sagt, was der mit den Mythen bezeichnet, da habe ich den Eindruck, in dieser Art von Kritik an Mythen ist weniger das Interesse repräsentativ, Mythen generell zu zerstören, sondern bestimmte Mythen durch andere Mythen zu ersetzen. Und da muss ich jetzt doch nochmal in mein Blatt schauen, weil ich was zitieren muss, was ihr nämlich geschrieben habt. Es handelt sich hier, ja, also ganz abgesehen davon nicht, dass wenn ihr von Mythen redet, man ja gerne wissen möchte, auf welchen Sockeln denn die Dutschkes in Bronze und der unbekannte Steinwerfer in Beton zu finden sind. Ne? Also die Kriegerdenkmäler gibt es ja noch nicht. Ganz abgesehen davon leistet ihr doch ganz anderen Mythen Vorschub, wenn ihr beispielsweise davon in eurer Selbstanzeige sagt, jetzt finde ich doch nicht, muss ich es paraphrasieren, es korrigiert mich, wenn es falsch ist, wenn ihr in eurer Selbstanzeige über euren Betrieb sagt, geboren aus einer Idee, 1979. Denn schaut mal, wenn ihr sowas schreibt, geboren aus einer Idee, 1979, dann ist das meiner Ansicht nach ein Musterbeispiel für die neue Geschwollenheit. Das ist doch die Poesie. So, das nächste Mal schreibst du den Text, oder? Mach ich. Da habe ich schon einen Job. Bin dankbar für jeden Job. Das ist meiner Ansicht nach so ein bisschen die Unternehmensfestschriften-Poesie, ne? Wo sich dann die Firmengründung verklärt in einen geistigen Akt, wo so ein bisschen nachempfunden wird, Nietzsches Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Das heißt, ihr habt doch selber ganz dicke Mythen da drin, ne? In eurer Demaskierung der Mythen. Das ist erstmal mein Vorwurf. Bitteschön, jetzt dürft ihr. Als basisdemokratisch. Vielen Dank, dass du das so passiert hast. Ich glaube, nein, ist okay, aber das Vorlesen ist auch eine Art von Gedankenvortrag, habe ich immer so gedacht, na gut. Aber vielleicht gibt es ja diese Feindlichkeit, also bekämpfen hier im Haus. Heinrich, von dir einige Anmerkungen dazu. Also, ich finde das sehr gut, was der Wolfgang Bock gesagt hat, weil es ja in seiner bekannterweise dialektischen Vorgehensweise ein Lob ist und weil er diese Mythen ja durch den immer wieder neuen Versuch, Steinchen auf Steinchen seines eigenen Mythos als unerbittlicher Ideologiekrieger wieder aufgebaut hat. Das ist eigentlich eine Liebeserklärung an diesen Film. Der Film hat natürlich Schwächen. Aber die verheimlicht er ja auch nicht. Und diese Sprachreinigung, die sechs zu zeigen, wenn die Tür in den lateinamerikanischen Standardtanz gezeigt worden ist, finde ich etwas langweilig. Wobei ich glaube, dass sie einfach du dir den Blick verstellt hast, weil du dich eben zu gut vorbereitet hast. Ich habe das nicht und deswegen habe ich viel Wichtigeres zu sagen. Ich finde zwei Sätze bei dem Film wichtig, wenn man mal davon ausgeht oder den Nachspann auch ernst nimmt und das, was vorweg gesagt wurde, dass das eben ein Teil vom Ganzen ist. Das kann man immer dem Teil vorwerfen, dass er nicht alles bringt. Ich entbehre auch manches und kann das, ohne jetzt mich dann wieder zu sehr zufrieden zu geben, erstmal sagen, ich nehme das Wort Wurzel, ohne da im mythischen Grund und Boden umzuschwelgen, nehme ich erstmal ernst und sage, die haben eben bestimmte Fragen an die Leute, die sie gefragt haben, ausgelassen oder in diese Sachen noch nicht verwendet, vermute ich mal, als auch Filmemacher, um die nächsten Sachen vorzubereiten, die nächsten Sachen vorzubehalten, die eben, das ist ja jetzt deutlich geworden, aus welchen Gründen die nicht gekommen sind. Und die einzige Kritik wäre eben, dass sie so ein Torso dennoch an die Öffentlichkeit lassen, so ein Torso, der dann zu Missverständnissen führt und bestimmte Sachen eben nicht beantwortet, weil er nicht beantworten will, aber wo es nichts nützt, diese subjektive Stellungnahme zu hören. Um dann nochmal weiter anzuknüpfen, was du gesagt hast. Wieso machen die das, obwohl sie nicht dazugehören oder gerade weil sie nicht dazugehören, weil sie 68 noch nicht in Anführungszeichen, um im Bewegungsjargon zu sprechen, dabei waren. Es ist ja ganz wichtig, und das waren für mich die zwei zentralen Aussagen dieser Sache, dass man von Zeit zu Zeit reflektiert, ungeachtet, ob gerade ein Jubiläum ansteht oder nicht, also auch nicht der Einschüchterung eines Jubiläums sich beugend, von Zeit zu Zeit überprüft, ob das, was gemacht wurde, und wo man selber unter Umständen Impulse hat, es zu machen, nämlich Militanz auszuüben gegen den Staat und seine unterdrückerischen Maßnahmen in diesem Land wie in der dritten Welt, ob das in dieser Art und Weise, mit dieser Methodik, mit dieser Analyse, die dahinter steht, ob das Sinn hat oder eben einfach nur ein Fass ohne Boden füllt. Insofern finde ich es absolut richtig und notwendig und finde es auch gut, dass die Medienkooperative Freiburg gemacht hat, diesen Versuch zu unternehmen, zur Diskussion zu stellen. Dem kann man eben nicht alles abverlangen. Und das, was Marcuse auf der einen Seite gesagt hat, indem er gesagt hat, selbst wenn der Widerstand zu nichts führt, ist er wichtig, dass er einfach gemacht wird, damit man sich selber als gerade aufrechtgehender Mensch, sinngemäß erinnert, noch am Leben erhält, was ja im Grunde eine katastrophale Aussage ist. Das ist das eine, was mich an der Sache beschäftigt und wo ich dann versuche, im Nachhinein den einzelnen Aussagen und der Darstellung nachzugehen, Wurzeln der 68er-Bewegung. Und die andere Sache ist das, was Karl-Heinz Roth gesagt hat, als er das so ausgedrückt hat, dass durch die sozialliberale Koalition die ganze Sache zersplittert worden ist, objektiv und subjektiv die sozialliberale Koalition damals sich als Aufkauf des Instrumentalen verstand. Und das finde ich, also da finde ich, geht die Einseitigkeit irgendwie zu weit, ohne dass man jetzt Karl-Heinz Roth irgendwie ergänzen kann, wenn man keinen anderen authentischen Gesprächspartner hat. Weil was bei diesem ganzen Film für mich deutlich wird, auch in Erinnerung, auch in dem, was er macht und was ich mache, ich bin ja nicht in Untertunnel abgetaucht. Ford hat das bisher auch nicht gemacht. Vielleicht tut das geheim. Und da wollen wir auch nicht weiter noch fragen. Ich tue es geheim leider auch nicht. Und wenn alle Kritiker lügen, dann wüsstet ihr auch nicht, ob ich es täte. Es ist also eine bestimmte Arbeitsteilung da. Und ich finde es eine sehr ungenaue Aufarbeitung dadurch, dass stehen gelassen ist, worden ist, obwohl ich es methodisch von den Dokumentaristen verstehe, dass sie das so an die filmsehende Öffentlichkeit weitergeben, weil dadurch für mich noch keine produktive Auseinandersetzung in diesem Punkt besteht. Es gibt eben Leute, die arbeiten in Medien, es gibt Leute, die arbeiten, weil sie einfach zu schwach, zu pantoffelfilzig sind, sonst was sind, die gehen eben nicht in diese Militanz rein. Haben sie das Recht oder haben sie nicht das Recht, obwohl sie eigentlich nichts Militantes tun, die Militanz der Bewegung zu kritisieren? Haben sie überhaupt genügend Einsichten? Hat dieser Film, der jetzt als Torso übrig bleibt und irgendwie ein Schlaglicht auf das Ganze wirft, auf die ganze Militanz, ist die Einschätzung damals der Revolten in der dritten Welt eine richtige? Ist das nicht einfach eine Pose gewesen? Da fehlen mir also im Grunde Fragen, die ich im Grunde dann selber nur an Karl-Heinz Roth oder irgendjemand, der dabei war, der ja auch eingeknastet wurde, der auch in bestimmter Weise gelitten hat oder einen bestimmten Reifeprozess vollzogen hat, bestimmte Dinge nicht mehr zu machen, auch als Generationswechsel, da fehlen mir einfach die genauen Fragen und dementsprechend auch die Antworten, wie sie auch immer ausgefallen werden. Und von da aus komme ich also nur einen bestimmten Punkt weiter, sage ich jetzt aus meiner Perspektive, nur einen bestimmten Punkt weiter in der Einschätzung dessen, was hat die Militanz in einem bestimmten historischen Rahmen, den müssen wir ja auch abgrenzen, und meiner Meinung nach hat das Mosmann relativ gut getan, wo es herkam in seiner Generation, und der Film macht ja auch dann Schluss, hat es in dieser Wurzelphase die richtigen Ideen, die richtige Methode, das richtige Konzept erzeugt oder nicht, da ist leistet der Film für mich einfach erstmal nur eine Rückerinnerung, wieder aufpulvern von dem, was damals in meinem Kopf war. Und danke. Wollte darauf jetzt nochmal was sagen, wenn es gerade an. Ich habe nicht gesehen, wie ich das nicht gesehen habe. Mein Vortrag wäre jetzt einfach das. Ich kann über den Film sagen, was über die Videoclip-Qualität, weil Schnelldurchgang durch die Revolution. Da habe ich meine Probleme mit. Ich finde, dass der Popmusikanteil in diesem Film zu Recht so groß war, aber darüber könnte man auch streiten. Mein Vorschlag wäre jetzt, weil eine Reihe von Leuten unten sitzen, die sowohl Filmmaterial oder was Material wie sonst zu dem Film geliefert haben, wie auch vielleicht Zeugen im anderen Sinne sind, wie Heinrich es gerade gesagt hat, ja, die vielleicht das mitzuteilen hätten und mitteilen wollen, dass wir jetzt einmal das öffnen und jetzt nicht hier eine Krönungsgeschichte machen, sondern sagen, Anmerkungen, Bemerkungen, Kritik von euch, und wir versuchen das relativ unchaotisch, doch natürlich, Chaos muss aber, relativ locker, sagt man heute, mit dem Positiv hat man ja heute Schwierigkeiten, also deshalb, meine ich, versuchen wir das dazu mal zusammen, dieses Gespräch zu wagen. Ich möchte eins bitten, was die sprachliche Anstrengung angeht, da meine ich, bin ich auf Wolfgang Ports Seite. Bei Sätzen wie Wurzel oder Geburt und Heinrich, weiß ich, beim Gebären habe ich so meine Schwierigkeiten. Die Frau kennt sich auch. Also, die vorhin. Das hat man nicht. Lass uns das öffnen. Lass uns das öffnen, aber gleichzeitig nicht der Billigkeit von Statements anheimfahren, sondern versuchen, auch die Anstrengung, eine sprachliche Anstrengung zu unternehmen. Ja, ich glaube wirklich nicht, dass man so einer Sache gerecht wird, also so mit ein bisschen Conférencier-Humor. Ich finde wirklich diese ganze Atmosphäre, die teilweise der Film auch verbreitet hat, ich habe ein bisschen registriert, wann die Leute lachen und so weiter. Ne? Also diese etwas alberne Art, so Schmunzelwitze zu erzeugen, die finde ich überhaupt nicht der Sache, diese Sache Schmunzelwitze zu erzeugen und dieser Conférencier-Humor, das finde ich der Sache überhaupt nicht angemessen und ich finde es auch nicht richtig, dass man einfach selber sprachlich so schludrig sagt, ich habe meine Schwierigkeiten mit dem und so weiter. Sondern man kann doch mal festhalten, dass eine Murmel eine Wurzel hat, deren Bewegungen Gründe haben, Ursachen, Berechtigung und so weiter. Und über die kann man diskutieren, ob die Bewegung damals berechtigt war, nicht welche Wurzeln sie hatte. Es kommt nicht darauf an, welches die organische Herkunft aus welchem Erdboden ist, sondern ob damals ein Unrecht in der Welt bestanden hat, welches diese Bewegung legitimiert hat. Und noch etwas verstehe ich nicht. Und gerade bei dir, wie du argumentierst eigentlich, finde ich, ein bisschen wie so ein Gesellschaftswissenschaftler im dritten Semester. Das heißt, und so argumentiert der Film auch teilweise. Das heißt, es wird so ganz mechanisch Geschichte erzählt, der Mossmann macht das auch, das wird positiv akzeptiert als der Weisheit letzter Schluss. Und es wird mit keinem einzigen Wort darauf eingegangen, dass es durchaus nicht so ist, dass zu jedem Zeitpunkt uns jeder Moment der Geschichte gegenwärtig sein kann, dass wir eine Vorstellung davon entwickeln können. Man kann sich vorstellen, warum die Jakobiner in der französischen Revolution sich für römische Geschichte, für die Geschichte der Republik interessiert haben. Man kann sagen, warum die Protestbewegung sich interessiert hat für die Geschichte der Oktoberrevolution, für die Geschichte des bewaffneten Widerstandes. Was machst du eigentlich? Das ist unmöglich. Wer was ist, das wollen wir mal offen lassen. Auf jeden Fall. Wenn ich sage, ich habe meine Schwierigkeiten damit, dann kommt das falsch an. Also nenne ich es anders. Schau mal, wir sind nicht in der Kleinfamilie, wo Mami am Küchentisch raucht noch und rumschreit. Eben, Mami muss nicht schreien, halt das Maul, Alter, und so. Wir wollen diese lieber lassen. Es ist also die Frage, ob denn welches Interesse ausgerechnet jetzt eine Aufarbeitung, wie es gesagt wird, der Geschichte notwendig macht. Aber wenn ihr lieber euren Spektakel haben wollt, ich habe mein Geld und ich habe meine Ruhe, machen wir das. Okay. Ich würde ganz gerne jetzt, dass wir jeder vorgeschlagen hat, jetzt tun und euch in Worten genommen bitte. Bitte, der sehe ich ein. Mein Interesse war schon gut. Nein, der Nachbar war das wohl, ja. Ja, also ich möchte erstmal nur sagen, wie was jetzt bei mir angekommen ist, das Video. Und ich habe da also jenseits aller Formalismen erstmal einen ganz, ganz lebendigen Eindruck von bekommen. Vor allen Dingen auch erstmal eine zentrale Frage, weil für mich angekommen ist, ist die Frage der Gewalt, die in der Auseinandersetzung damals auch war sehr, finde ich, sehr zentral und aus den Situationen damals behandelt worden ist, für uns ja nach wie vor aktuell ist. Wo zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt kam vom Karl-Heinz Roth an einer Stelle, wo er sagt, dass damals mit einer erstaunlichen Naivität und Selbstverständlichkeit angegangen worden, was uns ja heute enorm treffen muss. Wir haben ja nun immerhin spätestens seit den Anfängen der Anti-AKW-Bewegung hinter uns, dass immer und immer und immer wieder die Frage der Legalität von Gewalt und grundsätzlicher Gewaltfreiheit reingekommen ist. Das scheint mir eine zentrale inhaltliche Frage zu sein. Ich bin enorm dankbar, dass also in diesem Video, und das ist für mich eine inhaltliche Frage, darüber kann ich eben reden, da kann ich auch was mit anfangen, das hat auch was mit mir, meinem Leben und auch hier mit dieser Gesellschaft und mit heute zu tun, der dann also so gekommen ist. Und also ich wollte das einmal an dieser inhaltlichen Frage festmachen und daran jetzt allgemein anknüpfen, weil hier irgendwie so eine Fiktion von Mehrseitigkeit, mehrere Leute hören zu Positionen hier gekommen ist und man dürfte dann nicht so einseitig sein und parteiisch, auch von dir ist das also so gekommen, wollte ich euch mal befragen, was habt ihr denn so konzeptionellen Ansatz oder so gehabt, also Überlegungen hinsichtlich, wie wollt ihr eure Schwerpunkte setzen und wie weit wollt ihr also auch ganz bestimmte Standpunkte auch durchaus erklärt oder weniger erklärt, parteiisch oder wie auch immer reinbringen, also diese Vorüberlegungen. mal zu eurem Ansatz, zu diesem Arbeitsansatz, mal einfach was sagen. Mal dazu eine Ergänzung oder ist das eine andere Frage? Nein, das war schon. Okay, dann geht es vielleicht fange ich mal bei dem Begriff Torso an, weil der Begriff eben viel Torso, das hat, also mir hat auch der Herr Hermann, der bei uns die Grafik gemacht hat, den Film mal sehr schön erklärt. Torso ist einfach das Weglassen, um irgendwas zu vollenden. Also das Weglassen von Teilen, um sich auf andere Teile zu konzentrieren. Und diese Konzentration bei uns war der Ausgangspunkt eben genau diese Frage von Gewalt und Gegengewalt, die heute, wenn man sie sich heute stellt, nicht stellen kann, wenn man nicht weiß, in welcher Art und Weise sie in der Geschichte gestellt wurde und in welcher Richtung sie diskutiert worden ist. Weiter geht die Frage, was aus dieser Diskussion letztendlich wurde an praktischen Konsequenzen gezogen. Und diese praktischen Konsequenzen kannst du wiederum nur stellen an die Leute, wenn du in die Geschichte zurückgehst, die eben aus dieser Frage für sich selbst die nächsten praktischen Schritte gezogen haben. Und ein Aspekt für uns war eben genau dieser Ansatzpunkt, wo wir darauf stießen, gerade in den Diskussionen, darauf stießen, es war keine esoterische Debatte. Das, was damals gelaufen ist, die Frage von Gegengewalt, so esoterisch sie heute erscheinen mag, war keine esoterische Debatte. Und sie wurde getragen von breiten Teilen derjenigen, die damals 1969 gemerkt haben, sie gehen auf die Straße und die Zeichen der Straße sind eine Sache, aber die, sagen wir mal, die Veränderung dessen oder das, was sie damit bewirken wollen, das ist eine ganz andere Geschichte. Die Frage, was passiert denn eigentlich dadurch, dass mal Tausende, mal 5.000, mal 10.000 auf die Straße gehen, das ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Und die Frage nach den nächsten praktischen Schritten haben weitaus mehr Leute gestellt, als es im Nachhinein vielleicht erscheinen mag. Und dieser Fakt allein ist vielleicht ein kleiner Beleg dafür, dass es eben nicht keine so esoterische Debatte war, so wie sie vielleicht heute, also gerade wenn man die aktuelle Situation mit einbezieht, also gerade nach den Ereignissen auch in der Stadtbahn West oder so erscheinen. Also das Vorgehen war eigentlich schon so, dass wir gesagt haben, wenn man hier Widerstand leistet, dann geht es nicht auf dem pazifistischen Wege. Ja? Also Widerstand ist vielschichtig, Widerstand hat viele Formen, der pazifistische ist einer, ja? Es gibt aber auch andere. Ja? Und den Versuch, den wir unternehmen wollten, war eigentlich da, einfach auch mal nochmal zu gucken, ja? Auch nochmal eine Herleitung zu geben von dem, was massiv versucht wird, zu verdrängen, auf die Seite zu schieben. Ja? Einfach auch zu sagen, das, was heute über Gewaltlosigkeit, ja, oder gewaltfreien Widerstand oder wie man es auch nennt, dass das das einzige Mittel ist. Ja. Und wir sind eben auf diese Recherche eigentlich ganz offen rangegangen. Ja. Wir haben nicht gesagt, wir haben unser Verhältnis dazu, wir sind auch Leute, die ein eigenes Verhältnis zu diesen Dingen haben, ja, und haben uns eine Auseinandersetzung gestellt und haben versucht, genau das wieder rauszukriegen oder das mal rauszukriegen, worauf ich auch aufgebaut habe, wo ich angefangen habe, auch politisch zu arbeiten, wo ich an die Schule, ans Gymnasium gekommen bin und so weiter und so fort. Ja. Und wir haben einfach entdeckt, dass wir den damals hatten, eben die Frage nicht war, Gewaltfreiheit oder Gewaltlosigkeit oder Gewalt. Ja. Das war eigentlich nie eine Frage, ja, in dieser Zeit. Es war immer nur die Frage, wann. Ja. Die Diskussion Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, war nicht die Frage, können wir, sondern wann ist der richtige Zeitpunkt dazu. Ja? Das ist das, was eigentlich auch heute so, mein Gott, auch Peter Schneider vielleicht in seinem Buch, in seinen Briefen zum Peter Bog mal formuliert hat, dass er eigentlich aus den persönlichen Bedürfnissen hinaus diesen Schritt nicht gemacht hat. Er hat ihn damals genauso begrüßt wie viele anderen oder zumindest sich in so einen Diskussionszusammenhang gestellt. Ja? Ich will auch noch mal einen ganz kurzen Satz sagen, vielleicht über dieses Gesamtwerk. Ja? Hier. Als wir angefangen haben, haben wir schon gedacht, wir haben eine Omnipotenz. Ja? Also wir sind integer, wir sind richtig, ja? Also wir gehen da schon durch und wir schaffen das auch und so weiter und so fort. Wir mussten ziemlich schnell merken, dass wir es nicht sind. Ja? Und Dann haben wir eben gesagt, wir versuchen an den Teilen uns festzukrallen, die uns wichtig waren, die gekommen sind, weil wir auch Fragen nicht vorbereitet hatten oder so. Ja? Also, sondern wir sind hingegangen, haben gefragt, nachgefragt, was uns interessiert hat. Ja? Und die Teile, die drin sind, das sind die, die zurückgekommen sind. Ja? Also dieser Film hat eigentlich nicht den Anspruch darum, vielleicht ist er wie von Roboten falsch, weil am Anfang, wenn wir irgendwelche Philosophen an Roboten und sonstigen Sachen darüber zu debattieren. Und uns geht es einfach darum, irgendwie nachzufragen, einfach mal rauszukriegen, wie war die Situation damals und vielleicht kann man auch aus diesem, was damals war, vielleicht eine Herleitung führen zu heute, einen neuen Ansatz, einen neuen Versuch an der Diskussion über genauso einen Gewaltbegriff zu formulieren. Ja. Also das war zumindest der Ansatz, dazu haben wir ein paar Punkte rausgezogen, die uns wichtig erschienen, die irgendwie einen Zusammenhang hatten, diesen antiimperialistischen Zusammenhang oder diesen trikontinentalen Zusammenhang, war uns wichtig, weil der auch heute irgendwie so selbstverständlich mit Nicaragua und Honduras und so verbunden wird und man auch zum Teil eben Karten pflücken geht. Damals hatte man einen anderen Begriff, ja, also man hat den hierher geholt und ist nicht dorthin gegangen, ja. Und daraus sind noch bestimmte Sachen passiert, ja, und darum war es uns wichtig, eben auch diesen trikontinentalen Zusammenhang nochmal so zu verdeutlichen und eben nicht über Nicaragua und anderen Sachen zu diskutieren. Ich möchte es nicht verurteilen, ja, ich möchte nur eigentlich das, was damals war und was viele Leute bewegt hat, nochmal so in Erinnerung zu rufen. Es ist eine Erinnerungsstütze und eigentlich, er soll nicht Antworten geben, indem er alles jetzt abhakt, ja, sondern er soll einen bestimmten Ansatz geben, ja, für eine Diskussion. Vielleicht noch ganz kurz dazu, um ein bisschen auch auf diese Jubiläumsfeier eine Antwort zu geben. Die eigentliche Idee oder das Bedürfnis eigentlich, irgendwann mal diesen Film zu beginnen, das war in einer Zeit, wo heute Nachmittag vielmal das Begriff Nebel, die Zeit des Nebels, die Zeit, wo viele Leute hier nach den Bewegungen, die wir alle mehr oder weniger mitgetragen haben, gemerkt haben, wir laufen wieder in eine Sackgasse, wir haben wieder keine Lösungsmöglichkeiten und viele für sich die nächsten Schritte darin gesehen haben, dass sie diesen Nebel, aus diesem Nebel heraustraten, sich ein Flugticket nach Nicaragua oder nach El Salvador gekauft haben und dort praktisch auf einmal weg waren. Das heißt, sie waren aus den Zusammenhängen hier raus und irgendwie die zurückblieben, die hatten halt irgendwie die Fragen dieser Zeit oder so auf dem Tisch. Und für uns war das eben so eine Frage der Zeit. Also warum flüchten alle aus diesen Fragen, die hier notwendigerweise anstehen, die hier notwendigerweise auch auf eine Antwort warten und wo wir uns die Frage gestellt haben, genau aus dieser selben Aufarbeitung der Geschichte heraus haben andere Leute damals eben auch andere Schlüsse gezogen. Und eben, das war so, also es liegt 3 Jahre zurück und es ist mehr oder weniger Zufall, dass jetzt 1880 vor der Tür liegt. Ja, also mir fehlen sowieso sehr viele Sachen in dem Film, zum Beispiel, dass die Wurzeln in Anführungszeichen von der Frauenbewegung, die sexuelle Befragung, die auch sehr viel in der Zeit zu sagen hatte, sind alle Sachen, da klappen beide Augen zu. Aber was ich mir einfach fehlt und nicht verstehe, ich kann dann unsere Meinung überhaupt nicht irgendwie da ins Gespräch bringen, die im Kino existiert, die wir existieren vor Ort im Film. Das finde ich also ganz wichtig. Und ohne die Meinung, vielleicht können wir noch weitere Wortmeldungen, dass die ergänzen können. Ja, wenn da vorne und jetzt geht's nach. Ja, ich denke, nee, dass. Ja, ich stehe auch dabei. Ja, ich denke, dass wir dass man wirklich verstehen muss, warum auf einem bestimmten Punkt Gewalt selbstverständlich wurde, weil ja vorher die ganze enorme Zeit, diese ganze Bewegung immer zwischen Gewalt, die wir hinterher auch hatten, gegenüber Sachen und gegenüber Menschen und das war ein differenziert. Es gab damals ein Schlagwort der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Die wurden immer sehr fein und säuberlich behandelt. Und wie also sozusagen wie selbstverständlich wurde, wie man außerhalb dieser Mitteldiskussion hinausgeht, da gab es ein paar ganz, ganz wichtige Ereignisse. Und ich fange mal bei dem an, was du gesagt hast. Also ein ganz, ganz wichtiges Ereignis war wirklich, es ist komisch, wenn ich das Mann sage, aber die Anfänge der Frauenbewegung, weil zum Beispiel von einer Theorie anfing, die Aura der Unverletzlichkeit der Körper, ja, das muss man sich mal so mal, mal der Berührung, mit den Berührungen, das war damals ein Schlagwort, und da ging das auch los, und zwar einerseits in den studentischen Bereich, rein studentischen Bereich und natürlich auch gegenüber der Gewalt der Polizei. Also das war ein Punkt, das ist nicht einfach nur ein Aspekt gewesen, sondern das war ein Beschleunigungspunkt. Und ich denke, es gab ja auch den Beschleunigungspunkt in der Geschichte der Notstandsgesetze, den ich ganz wesentlich finde. Nicht nur jetzt, dass man sagt, nur Notstandsgesetze, aber die Tatsache, dass man sich langsam erarbeitete, dass die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt irgendwo was mit hier zu tun hatten, auch das führte dann zu einer bestimmten Beschleunigung. Diese Erfahrungen, dieses Üben in diesen Bewegungen, was auch in den Notstandsgesetzen stattfand, und das machte dann im Grunde genommen solche Momente immer selbstverständlicher. Und das fehlt mir im Film. Und ich glaube zum Beispiel, dass einigen, ich möchte mich nicht als solche einordnen, aber einigen Propheten zu viel Raum gegeben ist. Weil nämlich die Sachen sich an vielen Stellen sprunghaft und höchst unterschiedlich entwickelt haben. Also zum Beispiel die Gewalt an manchen Orten wurde sich ganz, ganz anders angeeignet. Da waren Kirchenauseinandersetzungen und ähnliche spielten an manchen Orten, weil der Krieg zum Beispiel war. Und da spielte natürlich auch die Hilflosigkeit an der Staatskräfte eine Rolle, wie sie dann viel hinterher geschickt daran umgegangen sind durch die Amnestie. Mir fehlen aber solche Punkte. Mir fehlt da zum Beispiel bei der Amnestie so ein ganz sachlicher Hintergrund, dass es in Münster, wo ich damals war, einfach 2000 Studenten waren, die in irgendeiner Art mit Strafverfahren überzogen waren. Also ich hatte 13 und habe noch gerade rechtzeitig kam die Amnestie, ich habe mich nicht für die Wahl eingesetzt. Und viele Leute haben dann ihre Schlüsse daraus gezogen. Also viele solche Knackpunkte, die mal wirklich klar machen, die für heute wichtig sind, warum es so selbstverständlich wurde, warum man dann der bestimmten Idee, was im Film schön rauskommt, auch Folge leistete, zum Beispiel zum Advent mal so ein Kaufhaus zu zerstören und so mal so ein bisschen die anzustecken, gleich aber auch ein bisschen durcheinander zu prügeln und ein paar Leute zu erschrecken. Dass solche Sachen, das müsste also eigentlich irgendwie mal klarer werden, an welchen Knackpunkten es ist. Und das ist für mich selber und auch für so einen Film ein Stück Aufarbeitung von solchen Entscheidungspunkten, die mir bei den sehr offiziellen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Leuten, die die Geschichte vertreten, ein bisschen zu dünn ist. Und ein paar Punkte, die ich genannt habe, fehlen mir. Ja, also ich würde gerne wissen, was ihr jetzt unter dem Titel überhaupt versteht. Also was ihr mit dem Gebrauch des Titels leisten wolltet. Und wie, um welchen Mythos geht es? Den der Rechten? Den der Linken heute, den der Linken vor 20 Jahren und so weiter. Ja. Also irgendwie, ich fand, das wurde überhaupt nicht aufgefüllt, also der Titel. Und also ich finde, also jetzt, also ich habe so das Gefühl, dass es euch so ein bisschen drum ging, also unter diesem Mythosbegriff eine Neubewertung der Gewaltfrage anzugehen. Bloß, ich finde also nicht, dass das, was ihr dann rausgeholt habt, quasi also an jetzt nur eine unbedingte, eine grundlegende Neubewertung der Gewaltfrage gebracht hat. Also ich meine, das ist nichts Neues, dass Gewalt in der Zeit völlig anders bewertet wurde. Und ich denke auch nicht, dass das also irgendjemand nicht bewusst ist. Also wenn das die Intention gewesen wäre, würde ich meinen, reicht es nicht aus. Also das Dann haben wir noch eine Wortmeldung, die speichern gerade genau. Sie bitte. Sehr vielschichtig, sehr breit, was auch teils in Büchern steht oder gesprochen, dass es mit dem Film eine bestimmte Sinnlichkeit auch hätte präsentieren sollen, jenseits von Texten, die man nachlesen kann. Ich würde daraus gerne auch noch einen Vorwurf ableiten, nämlich den, dass die Ikonen gestrichelt worden sind. Ich habe die da auf das Bild gesetzt, wie entrückte, und habe auch noch mit den Bildern von Harald Herrmann, also den Collagen und auch noch den Skizzen, den gestrichenen Skizzen, uns ikonografische Abläufe angeboten. Es kommt mir vor, wie mit irgendwelchen wohnenden Hallenbildchen hängen, die auch nochmal in bewegten Bildern, dann auch nochmal in stillen Bildern verewigt werden für ein Porträt von Helden der jetzigen Zeit. Das ist mein Eindruck. Ich frage mal wieder bei einem Begriff an, und zwar Mythos. Mythos deswegen, weil wenn man heute 1968 liest, wird 1968 wirklich synonym gesetzt für Studentenbewegung. Und in der Aufarbeitung dieser Geschichte mussten wir einfach feststellen, dass es so einfach nicht geht. Ne? Dass man halt das nicht so einfach machen kann. Und wir haben geguckt, ja, wer hat sich denn da tatsächlich bewegt. Und wir haben nach Bildern gesucht und wir haben nach Dokumenten gesucht und wir haben nach Zeitzeugen gesucht. Und wir haben gesehen, dass es eine Geschichte gibt, die wirklich weit ab von der Universität eine ganze Menge in Bewegung gesetzt hat. Und wenn es diesen Teil in dieser Zeit aus den Ursprüngen der Rockerbewegung, aus den Ursprüngen der subversiven Aktion, wenn es diesen Teil nicht gegeben hätte, schließt sich die Frage automatisch an, was wäre aus diesem anderen Teil der Studentenbewegung eigentlich geworden? Und dann schließt sich jetzt mal, wenn wir auf unsere Recherche zurückgehen, für mich ist es auch an einem bestimmten Punkt dann auch die Frage der Öffentlichkeit gewesen. Wenn du dir die Dokumente dieser Zeit anguckst, wirst du feststellen, dass die Öffentlichkeit in der damaligen Situation genau dort war, wo in der ersten Reihe, wo die Dutschke lief, wo Lefebvre war, wo Bernd Rabel war, wo der SDS war und wo alle anderen, die halt auch namentlich bekannt letztendlich in den Büchern festgeschrieben wurden, auftraten. Und auf der anderen Seite diejenigen, die, sagen wir mal, das Ganze viel weniger theoretisch und viel weniger analytisch und viel mehr aus dem Bauch heraus für sich gelebt haben und die halt so ein Stück Kulturrevolution nicht über den Kopf, sondern über ganz andere Geschichten, vielleicht aus der sozialen Situation. Knopf hat erzählt, dass er das erste Mal mit 10 Jahren eingefahren ist, weil er halt Kohlen geklaut hat, die einfach einen ganz anderen geschichtlichen Hintergrund haben. Da liegt so ein Stück weit das, was vielleicht die Frage nach dem Mythos beantwortet. Diese andere Seite der Geschichte wirst du in Bildern, wenn da nur ganz, ganz selten, und da möchte ich noch einen Dank aussprechen an Thomas Kiefer, denn genau dort, bei ganz wenigen Momenten und nicht in den Sendeanstalten, findest du Dokumente, die ein Stück weit das, sagen wir mal, auch als sinnliche Erfahrung transportiert, was außer in dieser elitären Riege der Studentenschaft.